Kundgabe 5418. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1952. Widerstand gegen die Wahrheit. Ihr kennet nicht den Widerstand, der mir von Seiten der Menschen geleistet wird. Ihr wisset nicht, wie sie sich wehren gegen das Annehmen der Wahrheit. Und ihr wisset darum auch nicht, wie schwer es ist, unter Beachtung des freien Willens, die Menschen ihrer Verblendung zu entreißen, sie weich und gefügig zu machen und ihren starren Sinn zu brechen, so dass sie vorerst bereit sind anzuhören, was meine Liebe ihnen vorträgt. Einmal aber kommet die Stunde, wo ein jeder nachdenken wird und sich auch erinnert an geistige Zuwendungen, die er im Leben erfahren hat. Für jeden kommet einmal die Stunde, und dass diese noch auf Erden an ihn herantrete, soll jeder erbitten aus tiefstem Herzen. Ein jeder möge mich um Wahrheit anflehen, um Erhellung des Geistes noch auf dieser Erde. Dann wird er auch meine barmherzige Liebe erkennen, die mich veranlasste, ihm immer wieder die Wahrheit anzutragen. Und er wird jeder Stunde reuevoll nachtrauern, die er nicht nützte, da er ablehnte, was ich ihm bot. Mein Plan aber liegt fest, einen Weckruf ertönen zu lassen von einer Lautstärke, die aufhorchen lassen wird, die im Dunkeln wandeln. Ich kann immer nur so auf die Menschen einwirken, dass ich sie veranlasse zum Nachdenken. Wer aber gleichgültig dahingeht und gedanken- und bedenkenlos den Irrtum annimmt und vertritt, der wird in eine Lage gebracht werden müssen, wo seine Gedanken angeregt werden durch ungewöhnliches Geschehen, die er nicht abtun kann, sondern zu denen er Stellung nehmen muss. Jeder denkende Mensch wird berührt werden durch mein Einwirken und besonders die Menschen, die sich selbst betroffen fühlen, die ein ungewöhnlicher Eingriff indirekt berührt. Ich will nur, dass die Menschen erwachen aus ihrem Schlaf und ich werde das auch erreichen. Was sie jedoch dann tun nach ihrem Erwachen, das tun sie nun bewusst und das ist entscheidend für die Ewigkeit. Wer im Schlafzustand wandelt, der erbarmet mich und ich will ihm helfen, dass er die Augen öffnet und das Morgenlicht empfinden und erblicken kann, denn es wird ihn wohltätig berühren und ihm Kraft zur Entfaltung geben. Lichtlosigkeit aber lässt jegliches Leben verkümmern. Ich aber will, dass ihr Menschen lebet, dass ihr in der Erkenntnis steht, im Licht, dass eure Seele sich entfalte und nach allen Richtungen hin segensreich tätig wird. Jeder Widerstand gegen die Wahrheit aber ist Widerstand gegen mich. Wie kann ich euch dann das Leben geben, wenn ihr selbst euch wehret, die lebensspendenden Gaben von mir entgegenzunehmen? Ich kann euch nicht zwingen, doch ich werde nichts unterlassen, was euch noch dazu bewegen könnte, hellwach zu werden und nachzudenken. Und so ich erreiche, dass ihr nachdenket, habe ich euch auch für mich gewonnen. Das heißt, euer Widerstand ist gebrochen. Ihr verlanget dann selbst nach der Wahrheit, die ich euch immer darbieten werde, wenn ihr sie ernstlich begehret. Amen.